dir keine Ruhe, denn Zeit ist Geld. Du hast Erfolg im Leben, bist ein berühmter Mann. Doch wenn du zu mir kommst, denk daran. Hey, nimm dir Zeit, nimm dir Zeit, wenn du mich küsst, wenn du mich küsst, weil jeder Kuss, den du mir gibst, wie ein Stück vom Himmel ist. Hey, nimm dir Zeit, hey, nimm dir Zeit, wenn du mich küsst, wenn du mich küsst, weil ein Mädchen doch erst glücklich ist, wenn man es zärtlich küsst. Du schreibst mir keine Briefe, schickst nur ein Telegramm. Ich komme morgen Abend bei dir an. Du bringst mir teure Ringe, doch das ist mir zu viel, weil ich nur allein deine Liebe will. Hey, nimm dir Zeit, hey, nimm dir Zeit, wenn du mich küsst, wenn du jeder Kuss, den du mir gibst, wie ein Stück vom Himmel ist. Hey, nimm dir Zeit, hey, nimm dir Zeit, wenn du mich küsst, wenn du mich küsst, weil ein Mädchen doch erst glücklich ist, wenn man es zärtlich küsst. Hey, nimm dir Zeit.